Ja, willkommen zu einer weiteren Sendung von Heimatlos. Wir haben heute den 16.07.2016. Wir werden uns heute kurzfristig mit dem Militärputsch oder versuchten Militärputsch in der Türkei beschäftigen. Gestern gab es ja einen Militärputsch in der Türkei oder einen versuchten Militärputsch. Nach den neuesten Nachrichten, die ja verbreitet werden, gab es wohl mindestens 265 Tote, über 1000 Verletzte und es wird auch berichtet, dass 2800 Armeeangehörige festgenommen wurden und auch der Präsident Erdogan hat bereits harte Konsequenzen angekündigt und den Putsch mittlerweile für beendet erklärt. Die Lage ist dennoch immer noch unübersichtlich. Wir werden heute mal versuchen, die Geschehnisse, die gestern so gegen 21:30 Uhr angefangen haben, ja, chronologisch wiederzugeben. Und auch thematisch versuchen, die ganze Situation, die derzeit in der Türkei herrscht, einzuordnen. Genau. Vorher machen wir nochmal Musik. Wir haben eben von der Bandista zwei Stücke gehört. Das eine Stück war das Stück Heimatlos. Und das andere Stück hieß Kim Yerli, Kim Göçmen. Also wer ist Einheimischer, wer ist ja Migrant, heißt das Stück aus der Gruppe von der Gruppe Bandista aus Istanbul und wir werden heute noch weitere Stücke von Bandista hören. Jetzt hören wir noch mal ein Stück, das heißt Hiç Kimsenin Şarkısı und bedeutet so viel wie ein Lied, das keinem gehört oder ein Lied für niemand. Ja, wir haben gerade ein Stück von der Gruppe Bandista aus Istanbul gehört. Der Titel heißt Hiç Kimsenin Şarkısı, ein Lied, das keinem gehört. Dieses Lied ist an Festus Okey gewidmet. Festus Okey wurde 2007 in einer Polizeiwache in Istanbul, in dem Stadtteil Beyoğlu, von der Polizei nach einer Großrazzia erschossen. In dem Album sind drei Stücke von Bandista Festus Okey gewidmet und es wird eben berichtet, dass Festus Okey nach einer Misshandlung durch die Polizei dann erschossen wurde. Festus Okey war ein Migrant aus Nigeria in der Türkei. Beyoğlu ist ein Stadtteil, in dem sich auch der bekannte Gezi Park befindet und auch ja, der Bezirk beziehungsweise ja, Stadtteil Taksim befindet sich auch in dem Bezirk Beyoğlu. Ja, wir wollen heute auf den Militärputsch oder versuchten Militärputsch in der Türkei eingehen. Gestern gegen 22 Uhr bzw. 21:30 Uhr kamen die ersten Meldungen raus, dass es einen Putsch in der Türkei gegeben habe. Und mittlerweile scheint dieser Putsch wohl niedergeschlagen zu sein. Wir wollen heute mal erstmal so ein bisschen chronologisch die Vorgänge, die gestern gegen 21:30 Uhr angefangen haben, mal kurz in Stichpunkten wiedergeben. Also es war eben in verschiedenen Medien die Rede davon, dass der Atatürk Flughafen besetzt worden sei und mehrere Augenzeugen berichteten eben davon, dass Panzer auf dem Flughafen des Geländes aufgefahren sind. Tragischerweise ist das genau der Flughafen in Istanbul, in dem vor einigen Wochen dieser Anschlag stattgefunden hat, der IS-Faschisten, das dazu geführt hat, dass es eben dort auch Dutzende von Todesopfern gab. Genau an diesem gleichen Flughafen sind eben gestern Abend, gestern Nacht, ist Militär aufgezogen und hat den Flughafen besetzt. Dann sind wohl gestern Abend auch auf dem Taksim-Platz, wo eben diese Gezi-Proteste stattgefunden haben, Soldaten aufmarschiert. Die Bosporusbrücke wurde dem Verkehr zumindest auf einer Spur gesperrt. Daraufhin hat die Regierung in Ankara das gesamte Polizeipersonal zum Dienst gerufen. Also so wie es aussieht, stehen die Polizeikräfte fest, zumindest die meisten, fest an der Seite von Ministerpräsident Erdogan. Und es gab wohl auch Auseinandersetzungen zwischen dem türkischen Militär und der türkischen Polizei, beziehungsweise Teile des türkischen Militärs, die sich eben an diesem Putschversuch beteiligt haben. Diese Teile des türkischen Militärs haben, wie gesagt, ungefähr um 9:30 erklärt, sie hätten vollständig die Macht übernommen. Die Internetseiten der türkischen Streitkräfte TSK waren zeitweilig auch nicht erreichbar, aber auf der Seite war zeitweilig eben die Meldung, dass türkische Streitkräfte dass die türkischen Streitkräfte eben vollständig die Macht übernommen haben und sie wollten die verfassungsmäßige Ordnung, die Demokratie und die Menschenrechte im Land wiederherstellen. Das war die offizielle Erklärung. Militärdiktaturen berufen sich gerne auf Demokratie und auf Menschenrechte. Erdogan hat sich auch zumindest zur Demokratie mit seinen Erklärungen bekannt. Also beide Seiten geben vor, Demokratie und Menschenrechte hier zu verteidigen. Genau. Im Laufe des gestrigen Abends gab es dann verschiedene Erklärungen von der USA, von der Bundesregierung und Russland und auch von der NATO. Alle haben sich auf die Seite der türkischen Regierung gestellt und zusammen eben diesen versuchten Militärputsch verurteilt. Daraufhin hat gegen 10:30 ungefähr der türkische Staatspräsident Erdogan das Volk aufgerufen, auf die Straße zu gehen. Entschuldigung, vorhin habe ich von Ministerpräsident gesprochen. Erdogan ist der Staatspräsident. Eigentlich vergleichbar mit Joachim Gauck, aber de facto ist er, man hat das auch gestern sehr deutlich gesehen, der Chef sozusagen und Yildirim, der eigentlich vergleichbar ist mit Angela Merkel, ist der Ministerpräsident der Türkei und er wird halt auch als Marionette Erdogans angesehen. Auf jeden Fall hat der Staatspräsident Erdogan dann auf CNN Türk gesagt, ich rufe unser Volk auf, sich auf den Plätzen und am Flughafen zu versammeln. Sollen sie mit ihren Panzern und Kanonen machen, was sie wollen. Man muss wissen, vorher haben diese Putschisten eben eine Ausgangssperre verhängt und daraufhin hat Erdogan eben die Menschen aufgefordert, auf die Straße zu gehen. Damit hat er natürlich auch billigend in Kauf genommen, dass die Leute auch zusammengeschossen werden. Im Laufe des gestrigen Abends haben sich dann vor Geldautomaten und Kiosken lange Schlangen gebildet und die Leute, die Menschen, die Bevölkerung ist davon ausgegangen oder hat zumindest befürchtet, dass es wirklich zu einem Militärputsch gekommen sei. Und dass es eventuell eben kein Geld mehr an den Automaten gibt, beziehungsweise auch durch die Ausgangssperre eben die Versorgung erschwert wird. Dann kam es zu einer kuriosen Situation gegen 10:30. Erdogan hat sich via Mobiltelefon über Facebook im Sender CNN-Türk gemeldet über FaceTime. Das ist ja jetzt eine neue Funktion von Facebook, indem man eben live streamen kann. Das Satirische, sage ich mal, daran ist, dass ausgerechnet Facebook ja in der Türkei mehrmals gesperrt wurde. Und auch zu den Protesten, bei den Gezi-Protesten eben Facebook und Twitter mehrmals ausgeschaltet wurde. Und hier bedient sich Erdogan ja genau dieser sozialen Plattform. Auch auf Twitter hat sich die Regierung dann ja ganz stark an Twitter und Facebook beteiligt. Genau, gestern Abend eben, wie erwähnt, hat sich die Bevölkerung dann versucht, mit Vorräten einzudecken. Und es kam eben zu dieser skurrilen Geschichte, bei dem sich Staatspräsident Erdogan über das Mobiltelefon auf den Sender CNN Türk geschaltet hat und dort Erklärungen abgegeben hat. Man muss wissen, dass CNN Türk der Doğan Holding gehört. Doğan Holding ist eben auch ein Medienkonzern, der auch mal mit dem Springer-Konzern zu tun hatte, beziehungsweise der Springer-Konzern beteiligt war und auch von Erdoğan eigentlich immer bekämpft wurde, diese Doğan Holding. Und ausgerechnet bei diesem Sender hat er sich gemeldet, denn der türkische Staatssender TRT war zu der Zeit von den Putschisten besetzt worden und es wurde eben dann eine Erklärung verlesen, beziehungsweise die Moderatoren wurden gezwungen, eine Erklärung zu verlesen von den Putschisten und somit konnte sich Erdogan nicht an TRT wenden. Und hat das eben über CNN Türk gemacht. Dann gab es Berichte, die wahrscheinlich von den Putschisten gestreut wurden. Erdogan hätte das Land mit einem Privatjet verlassen. Das hat sich im Nachhinein als falsch herausgestellt. Und Erdogan wäre auf der Flucht ausgerechnet nach Deutschland und würde eben in Deutschland Asyl beantragen. Das wäre natürlich ja auch wieder eine sehr skurrile Geschichte gewesen, denn laut EU-Deal, den Erdogan mit der EU gemacht hätte, wäre er ja wieder zurück in die Türkei geschickt worden. Also sein eigener Deal hätte ihn quasi wieder in die Türkei, ja. Man hätte ihn wieder in die Türkei verbracht. Genau. Das war aber nicht der Fall. Das war eine Falschmeldung. Und gerade in solchen unübersichtlichen Situationen spielen natürlich die Medien eine ganz große Rolle. Man sieht auch, die Putschisten haben sofort Mediensender und Fernsehsender besetzt, weil eben die Medien eine sehr wichtige Rolle spielen. Man sieht auch, dass das Militär in auch bürgerlichen Staaten eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, die Kreise, die das Militär sozusagen unter Kontrolle haben, die können auch dann Militärputsche inszenieren oder auch ansonsten die Macht an sich reißen. Genau. Also wie gesagt, Erdogan ist nicht geflohen und hat über CNN dann gesprochen. Er befand sich da zu diesem Zeitpunkt noch anscheinend in Marmaris. Das ist ein Ort an der türkischen Ägäis und hat dann im Laufe des Abends diesen Ort auch verlassen. So, wir machen nochmal ein bisschen Musik von Bandista und danach werden wir weiter über den versuchten Putsch in der Türkei berichten. Und jetzt spielen wir auch noch mal ein Stück über einen Aufstand in Zypern gegen das Osmanische Reich. Ja, wir haben gerade zwei Stücke gehört von der Gruppe Bandista aus Istanbul. Das eine Stück handelte von einem Aufstand auf Zypern gegen die Osmanen. Und das zweite Stück war ein antimilitaristisches, antinationalistisches Stück, wobei auch die Militärs thematisiert wurden. Ja, die Türkei hat schon zahlreiche Erfahrungen mit Militärputschen gehabt. Es gab bisher drei, den gestrigen erfolglosen nicht mitgezählt, Militärputsche bzw. Militärdiktaturen in der Türkei. Der letzte war 1982. Ja, unser heutiges Thema ist der Militärputsch von gestern in der Türkei. Die Hörerinnen und Hörer können sich auch gerne telefonisch mit an der Sendung beteiligen. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer. Ja, gestern Abend, wie bereits erwähnt, und die ganze Nacht durch gab es einen Versuch eines Militärputsches in der Türkei. Der türkische Flughafen in Istanbul wurde zeitweilig besetzt. Auch wurden alle Flüge dann kurz vor 11 gestrichen. Alle Lufthansa-Flüge und auch alle anderen Flüge wurden umgeleitet. Die Bosporusbrücke war zeitweilig besetzt. Es kam auch noch dazu, dass es gab also Berichte, dass auf der Bagdadstraße in Istanbul Leute vorbeifahrende Panzer bejubelt hätten. Man muss wissen, die Türkei ist derzeit und in den letzten Jahren eigentlich ein tief gespaltenes Land. Es gibt sehr viele Unterstützer von der AKP, also die große Mehrheit, das muss man auch deutlich sagen und zugeben und auch nicht beschönigen. Die große Mehrheit der türkischen Bevölkerung, vor allem auf dem Land, unterstützt Erdogan und die AKP und sie haben mittlerweile auch die absolute Mehrheit im türkischen Parlament. Das ist ja letztes Jahr beim ersten Versuch misslungen aufgrund der HDP. Und bei der zweiten Wahl, ich glaube, das war im November, hat dann Erdogan, nachdem eine Neuwahl stattgefunden hat, die absolute Mehrheit zurückerobert. Und da wurde auch die HDP mit allen Mitteln bekämpft und ist dann von 13% auf ungefähr 10% zurückgefallen. Es gab mehrere Bombenanschläge auf die HDP. Die HDP wird gerne als pro-kurdisch dargestellt, aber das Selbstverständnis der HDP ist nicht pro-kurdisch, sondern die Partei nennt sich Demokratische Partei der Völker und sie vertritt nach ihrem Eigenverständnis alle Minderheiten in der Türkei, aber auch die Türken und vertritt eben den Anspruch für mehr Demokratie sich einzusetzen und auch den kurdischen Befreiungskampf beziehungsweise auch für gleiche Rechte der Kurden setzt sie sich ein. Das ist das Selbstverständnis der HDP. In diesem Zusammenhang muss man sagen, dass alle vier Parteien, die im türkischen Parlament vertreten sind, also natürlich die AKP auch oder vor allem, sich gegen den Putsch positioniert haben, also die CHP, die kemalistisch-nationalistische Partei CHP, die sich gerne sozialdemokratisch gibt, aber eigentlich im Kern sehr nationalistisch ist und eigentlich auch eher als konservativ nationalistisch eingestuft werden kann. Konservativ nicht unbedingt jetzt im islamischen Sinne, sondern einfach bezüglich dem Nationalismus. Und die CHP mit dem Vorsitzenden Kılıçdaroğlu hat sich gestern auch im Laufe des Abends deutlich gegen den Putsch positioniert. Auch die MHP, die Grauen Wölfe, also die NPD der Türkei sozusagen, die auch eine ziemlich blutige Geschichte hat, hat sich auch auf die Seite sozusagen oder gegen die Putschisten positioniert und auch die HDP hat sich gegen die Putschisten positioniert. Und es war eigentlich auch im Laufe des Abends dann klar oder es wurde immer klarer, dass dieser Putsch wohl weder genügend Unterstützung in der Bevölkerung noch bei den Militärs hat, sondern dass es sich eben um eine Splittergruppe innerhalb des türkischen Militärs handelt. Aber darauf gehen wir nachher nochmal verstärkt ein. Wir wollen erstmal stichpunktartig die Geschehnisse von gestern Abend nochmal zusammenfassen. Auf jeden Fall wurde dann sehr schnell von Erdogan, der Widersacher oder der ehemalige Weggefährte Erdogans, der mittlerweile in den USA lebt, Fethullah Gülen, verantwortlich gemacht für diesen Putsch. Gülen hat die Türkei Ende der 90er Jahre verlassen, weil eben Ermittlungen gegen ihn geführt wurden, einen islamischen Umsturz im Land vorzubereiten. Seine Anhänger haben in 140 Ländern Schulen und Medienhäuser gegründet und die Gülens Hizmet-Bewegung ist mittlerweile in der Türkei zur Terrororganisation erklärt worden. Das war aber auch schon vor dem versuchten Putsch von gestern oder beziehungsweise von heute Nacht. Ja, natürlich muss man das Ganze mit Vorsicht genießen. Erdogan, es gibt eine Rivalität natürlich zwischen Erdogan und Gülen, die ist ganz offensichtlich. Und Erdogan macht halt jede oppositionelle Bewegung auch schnell verantwortlich, also beziehungsweise rückt oppositionelle Bewegungen auch sehr schnell in die Nähe von Gülen. Die Tageszeitung Zaman wurde ja mehr oder weniger beschlagnahmt. Die war eigentlich relativ Erdogan-kritisch und die Zeitung Zaman wurde dann ja übernommen von der Regierung, kann man sozusagen, und berichtet seitdem sehr Erdogan-freundlich. Inwieweit Gülen hinter diesem Verlag steht, ist natürlich schwierig zu sagen. Es kann durchaus sein, dass es Verbindungen zu Gülen gibt. Und genau, das sollte aber nicht unbedingt jetzt ein Grund sein, Zeitungen zu schließen, weil sie von irgendeiner Person unterstützt werden. Und genau, diese Zeitung wurde vor ein paar Monaten, ist das, glaube ich, her, übernommen. Es stellte sich dann sehr schnell klar, so gegen 11 Uhr, dass eben nicht das gesamte Militär hinter diesem Putschversuch steht. Verschiedene Generäle haben sich dann zu Wort gemeldet. Der General der Marine hat sich zu Wort gemeldet und hat erklärt, dass eben sie nicht diesen Putsch unterstützen würden. Der oberste Militärführer war zwischenzeitlich in den Händen der Putschisten. Er soll mittlerweile auch wieder frei sein. Genau, und dann sind aber auch irgendwann Panzer im Regierungsviertel aufgetaucht und haben quasi dort das Regierungsviertel umstellt. Später im Laufe des Abends wurde auch die Geheimdienstzentrale der Gefürchteten im MIT wohl bombardiert. Und es gab mehrere heftige Explosionen im Zentrum der Hauptstadt. Die MIT ist berüchtigt eben für zahlreiche Morde an kurdischen Oppositionellen und ist der Geheimdienst der Türkei. Da gibt es wohl auch Rivalitäten innerhalb des ja, Militärapparates der Türkei. Dann soll es eben auch in Ankara zwischen Polizei und Militär zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Ich hatte ja schon im Laufe der Sendung gesagt, dass die türkische Polizei mehrheitlich mittlerweile natürlich, nachdem eben entsprechend auch Positionen von der AKP-Regierung besetzt wurden, mehrheitlich hinter der AKP steht und die türkische Polizei scheint wohl ein wichtiger Garant für das Erdogan-Regime zu sein. Gegen Mitternacht sind dann auch tatsächlich Menschen im Zentrum von Istanbul zusammengekommen und haben angefangen, Allahu Ekber, also Gott ist groß, zu rufen und Nein zum Putsch. Damit sind also auch die Unterstützer der Erdogan-Regierung mobilisiert worden und haben sich tatsächlich auf die Straßen begangen. Und bemerkenswert ist hier natürlich diese Gott ist groß-Rufe. Auch ist es dazu gekommen, dass also alle Moscheen, die Muezzine der Moscheen angefangen haben, zu ungewöhnlichen Zeiten Gebetsrufe ja, auszustoßen. Dann hat sich irgendwann auch der Ministerpräsident Yildirim, wie gesagt, der ist eigentlich mit Frau Merkel vergleichbar, zu Wort gemeldet und hat berichtet, dass eben gegen Mitternacht Redelsführer des Putsches festgenommen worden sind und hat dann auch gesagt, dass die Demokratie gewinnen wird. Genau. Ja, dass sich eben andere Parteien dann, die im Parlament vertreten sind, zu Wort gemeldet haben und sich gegen den Putsch geäußert haben, das hatten wir ja schon erwähnt. Auch im Laufe des Abends sind dann Kampfjets und Militärhubschrauber über Ankara aufgetaucht, Kampfjets im Tiefflug. Und dann wurde berichtet, dass eben ein Militärhubschrauber der Putschisten abgeschossen wurde. Das hat der Sender NTV eben berichtet. In Istanbul sind dann immer mehr Menschen zusammengekommen auf der Straße, also Anhänger wie auch Gegner des Putsches. Es war eben auch zu befürchten, dass es dort wirklich blutige Zusammenstöße gibt. Inwieweit es Zusammenstöße gegeben hat, dazu muss man abwarten. Es ist aber zu vermuten, dass nach der ersten Meldung eines Putsches eben die Erdogan-Gegner sich gefreut haben und auf die Straße gegangen sind. Das ist natürlich sehr gefährlich jetzt für diese Menschen, weil der Putsch wurde niedergeschlagen und wenn diese Menschen identifiziert werden, die sich eben gefreut haben über diesen Putsch, dann haben die wirklich mit großen Schwierigkeiten zu rechnen. Es gibt mittlerweile auch Berichte über Lynch-Attacken auf Gegner von Erdogan und auch auf Soldaten, die sich eben an diesem Putsch beteiligt haben. Bei den Soldaten muss man wissen, also die Bilder, die ich gesehen habe, das waren ganz junge Soldaten zum Teil, die vielleicht auch gar nicht bewusst sich an diesem Putsch beteiligt haben, wenn eben hier irgendwelche hohe Militärsbefehle rausgeben, dann ist es natürlich für einen einfachen Soldaten auch nicht ganz klar, was passiert da und dass diese Leute, diese jungen Menschen dann Lynchattacken ausgesetzt sind, ist natürlich auch nochmal so ein ja, schlimmer Aspekt. Ja, die Gülen-Anhänger haben dann die Vorwürfe auch zurückgewiesen und haben halt ja, verneint, dass sie in irgendeiner Form mit diesem Putsch zu tun hätten. Der Anführer dieses Putsches ist ein ehemaliger hoher Militär. Er heißt Muharrem Köse und es gibt Berichte, dass er mittlerweile nicht mehr am Leben ist. Also interessant ist auch hier, dass zunächst gemeldet wurde, er sei festgenommen und später gemeldet wurde, er sei zu Tode gekommen. Inwieweit hier der Putschist dann illegal erschossen umgebracht wurde, ist vielleicht auch nochmal im Nachgang zu klären, da ja zunächst es Berichte gab, dass er festgenommen wurde und dann später auch von Yıldırım veröffentlicht wurde, dass er tot sei. Also man muss zu diesem Putsch eigentlich, man muss ihn eigentlich ablehnen. Militärputsche waren nie gut für die Türkei. Wir werden auch nochmal Militärputsche, die es in der Türkei gab, Militärdiktaturen, die es in der Türkei gab, vielleicht, wenn wir noch Zeit finden, etwas thematisieren. Vor allem der Militärputsch 1982 hat dazu geführt, dass eben viele Gewerkschafterlinke in Gefängnissen gelandet sind, gefoltert wurden und ermordet wurden. Trotzdem, wenn man, ja, ich benutze den Begriff Rechtsstaat eigentlich ungern, aber wenn dort eben Generäle gefasst werden, dann ist es eigentlich sehr problematisch oder eigentlich abzulehnen, dass die einfach erschossen werden ohne Gerichtsverfahren. Ja, und weitere Putschisten sind wohl auch tot oder festgenommen. Das wurde schon nach Mitternacht sozusagen veröffentlicht. Genau, der Sender TRT meldete dann im Laufe der Nacht, dass er den Sendebetrieb wieder aufgenommen hat und dass die Putschisten von Bürgern und Polizisten neutralisiert wurden, was das auch immer zu bedeuten hat. Es wurde dann auch berichtet, dass auf der Bosporusbrücke die Putschisten Leute beschossen hätten, die versucht hätten, die Bosporusbrücke zu überqueren. Es gab wohl auch Tote. Obama hat sich dann auch in der Nacht nochmal gemeldet und hat der türkischen Regierung die Unterstützung zugesichert. Und ja, auch Steinmeier hat sich dann geäußert und hat auch seine Unterstützung für die gewählte Regierung in der Türkei bekundet. Ja, die Regierung in der Türkei ist gewählt. Inwieweit die Wahlen wirklich tatsächlich wirklich frei waren, ist eine andere Diskussion. Ich hatte ja auch in der Sendung schon berichtet, dass die AKP auf große Bevölkerungsteile der Türkei zurückgreifen kann, beziehungsweise eine große Unterstützung, vor allem im ländlichen Raum, hat. Also man muss ganz klar sagen, die AKP hat eine Mehrheit hinter sich in der Türkei. Aber bei den Wahlen, die letztes Jahr stattgefunden haben, wurde eben die HDP wirklich mit allen Mitteln bekämpft. Das bedeutet, sie haben zwar, die Partei an sich wurde nicht verboten, sie durften auch an der Wahl teilnehmen, aber ja, Wahlveranstaltungen sind Opfer von Bombenexplosionen mit mehreren Toten geworden. Es gab große Einschüchterungen, es gab Angriffe auf HDP-Büros in der Türkei. Inwieweit man da von freier Wahl sprechen kann, ja, das ist, glaube ich, jetzt auch eine andere Diskussion, aber vielleicht auch ein wichtiger Aspekt. Zu Steinmeier, ja, man muss wissen, in İncirlik in der Türkei, in einem Luftwaffenstützpunkt, sind derzeit 240 Bundeswehrsoldaten stationiert, die angeblich gegen die Terrormiliz Islamischer Staat, ja, sich daran beteiligen, also jetzt nicht aktiv mit Bomben, sondern mit Aufklärungsflugzeugen, mit Tornados. Und natürlich ist das auch nochmal ein wichtiger Aspekt, wenn es in der Türkei eben zu Putschversuchen oder Putschen kommt, ist das natürlich auch nicht unwesentlich, dass es dort derzeit 42 Bundeswehrsoldaten gibt. Dann gab es auch Meldungen aus Deutschland, dass zum Beispiel in Mannheim, Berlin und Hamburg sich Autokorsos gebildet haben und mit türkischen Fahnen durch die Städte gefahren sind. Und man muss wissen, gerade seit letztem Jahr, nachdem die Kämpfe zwischen der PKK und den türkischen bewaffneten Kräften stattfinden, dass da eine sehr nationalistische Hetze betrieben wird in der Türkei und die Stimmung derzeit sowieso ziemlich aufgestachelt ist, dass momentan es eine sehr starke, schlimme, chauvinistische Welle in der Türkei gibt. Also jeder, der irgendwie das türkische Militär kritisiert, jetzt nicht die Putschisten, sondern die halt jetzt wieder an der Macht sind, die regulären Militärs, sofort der Terrorpropaganda bezichtigt wird, wenn man über Rechte der Kurden spricht oder andere Minderheiten, wenn man Rechte einfordert, sehr schnell mit dem Terrorvorwurf konfrontiert wird und auch ziemlich schnell im Gefängnis landen kann. Ja, Lynchjustiz hat auch eine lange Tradition in der Türkei. In diesem Zusammenhang gibt es auch nochmal eine interessante Information. Boris Johnson, der jetzt Außenminister der Großbritanniens geworden ist, hat einen Urgroßvater, der letzte Innenminister des Osmanischen Reiches war, auch ein sehr interessanter Aspekt. Also dieser strohblonde Johnson hat türkische Vorfahren und sein Großvater war der Innenminister der letzte des Osmanischen Reiches und ein geschworener Feind Mustafa Kemals, dem Staatsgründer der Türkischen Republik, die 1923 gegründet wurde. Und er war auch Journalist, dieser Innenminister, und hat auch Atatürk als Verräter beschimpft und wurde auch bestialisch in der Türkei von Mustafa Kemals Anhänger gelyncht und an einem Tunnel aufgehängt zur Begrüßung des damaligen Innenministers İnönü. Ja, also Lynchjustiz hat in der Türkei tatsächlich eine lange Tradition. Genau, zurück zu dem Putschversuch gestern in der Türkei. Auch in dem Zusammenhang muss man natürlich leider befürchten, dass es hier Lynchattacken gegen vermeintliche Unterstützer oder tatsächliche Unterstützer des Putsches von gestern geben könnte. Genau, auch um später nachts um 2 Uhr gab es weitere Gebetsrufe von Muezzinen, die eben die Bevölkerung dazu aufgerufen haben, sich auf den Straßen zu begeben. Genau, dann machen wir mal wieder mit Bandista weiter und da spielen wir das Stück Pardon, affedersin, genelkurmay. Das bedeutet so viel wie, ich glaube, entschuldigen Sie, Herr Obergeneral. Ja, wir haben gerade 2 Stücke von Bandista gehört. Das eine Stück hat sich kritisch mit der türkischen Militär befasst und das zweite Stück handelt von den Freitagsmüttern, die sich in Taksim immer versammelt haben. Ich weiß nicht, ob diese Aktionen noch weitergeführt werden. Also freitags haben sich immer in Taksim die Freitagsmütter versammelt. Das sind Angehörige der Verschwundenen in den 90er Jahren und in den letzten Wochen hat das wieder angefangen, dass Oppositionelle wieder verschwinden und von paramilitärischen Einheiten eben ermordet werden. Und diese Freitagsmütter, die warten bis heute darauf, von den verschwundenen Kindern irgendeine Nachricht zu bekommen. Das war das zweite Stück von Bandista. Ja, wir behandeln ja heute den Militärputsch oder versuchten Militärputsch, der anscheinend in der Zwischenzeit blutig niedergeschlagen wurde in der Türkei. Auch in Hamburg kreisen derzeit Helikopter über der Innenstadt. Es gibt Berichte, dass eben in Hamburg bis zu 1500 Menschen sich derzeit vor dem türkischen Konsulat versammelt haben. Das sind Unterstützer von Erdogan. Und wenn man sich mal die Nachrichten anguckt, ist es so, dass in zahlreichen Städten in Deutschland sich pro AKP, pro Erdogan Anhänger versammelt haben und jetzt für Erdogan demonstrieren. In Essen sollen sich bis zu 5000 Menschen vor dem türkischen Generalkonsulat ja, versammelt haben. In Berlin sind es wohl 2000 Demonstranten. Und daran sieht man auch, dass die AKP-Regierung auch in Deutschland auf große Teile der türkischstämmigen Bevölkerung Einfluss hat und zugreifen kann. Was man jetzt schon feststellen kann, ist, dass Erdogan deutlich nach einer Schrecksekunde, sage ich mal, als deutlicher Gewinner von diesem Putschversuch hervorgehen wird. Es hat sich deutlich auch gezeigt in der Türkei und auch in Deutschland, dass Erdogan da ein oder die AKP ein großes Mobilisierungs Potenzial hat, um eben auch Menschen in kurzer Zeit hinter sich zu scharen. Das wird weiter zu noch stärkerem Nationalismus führen und das wird für die wirklich demokratischen Kräfte die Arbeit nicht unbedingt vereinfachen. Es wird wohl jetzt auch mit dem eisernen ja, Besen gefegt in der Türkei. Also zahlreiche Militärs wurden festgenommen. Über 2000 Richter wurden abgesetzt. Und es ist auch zu befürchten, dass es zu Übergriffen in der Türkei zu Übergriffen kommen wird. Davon werden sicher auch oppositionelle Kräfte wie beispielsweise die HDP betroffen sein. Genau. Ja, schauen wir uns nochmal genauer an, was gestern passiert ist. Gestern wurde also auch der Armeechef Hulusi Akar von den Putschisten zeitweilig festgenommen. Er scheint heute Morgen gegen 7 dann wieder freigekommen zu sein und laut CNN wurde er auch an einen sicheren Ort verbracht. Diese Meldung gibt es noch und heute soll auch das Parlament zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Genau. Und mittlerweile ist es auch so, dass es auch die ersten Meldungen über die Anzahl der Opfer gibt. Anscheinend wurden 265 Menschen, ja, sind zu Tode gekommen und mehr als 1400 verletzt. Genau. Ja. Und auch die HDP hat sich zu der ganzen Geschichte nochmal heute Morgen geäußert und hat gesagt, dass sie unter allen Umständen gegen einen Putsch sind. Das ist auch nachvollziehbar, denn wie mehrmals in der Sendung schon betont, Militärdiktaturen ha haben eigentlich immer der bürgerlichen Demokratie oder der demokratischen Rechte, die es noch ein paar gibt, davon in der Türkei geschadet. Und ja, eigentlich nie zu befürworten sind. Außerdem gab es eben auch Menschen, die sich zunächst gefreut haben über diesen Militärputsch. Das sind Erdogan-Gegner, aber ich glaube nicht, dass es richtig ist, die Hoffnung irgendwo in einem Militärputsch zu suchen. Viel wichtiger ist es, sich für demokratische Rechte in der Türkei einzusetzen, damit die nicht weiter eingeschränkt werden, diese demokratischen Rechte. Genau. Ja, wir haben jetzt versucht, mal chronologisch das Ganze aufzubearbeiten. Ist natürlich auch schwierig, jetzt so auf die Schnelle die wichtigsten Punkte hier auszusortieren. Zusammenfassend kann man sagen, dass eben der Putsch anscheinend niedergeschlagen wurde. Durchgehend alle wichtigen Regierungen der Welt haben diesen versuchten Putsch verurteilt. Es scheint wohl eine kleine Clique des türkischen Militärs gewesen zu sein, die diesen Putsch initiiert haben. Die Regierung AKP unterstellt, dass eben Gülen hinter diesem Putsch stehen würde. Und es gibt auch Spekulationen, die eigentlich in das Reich der Verschwörungstheorien ja, verbannt werden müssten, dass eben Erdogan selbst diesen Putsch initiiert hätte, um nachher als großer Sieger darzustellen. Solche Verlautbarungen gibt es anscheinend von der HDP, dass dieser Putsch eben von Erdogan initiiert wäre, um eben Kapital daraus zu schlagen. Ich glaube, dass das nicht von Erdogan initiiert wurde, sondern dass tatsächlich ein Putsch stattgefunden hat. Aber Erdogan natürlich dort aus diesem Putsch Kapital schlagen wird. Das sieht man auch jetzt durch die Demonstrationen, die jetzt in der Türkei stattfinden. Er konnte jetzt durch diesen Putsch eben seine Anhänger noch stärker hinter sich scharen und wird natürlich auch diese Gelegenheit nutzen, alle unliebsamen Personen ja entweder zu inhaftieren oder in irgendeiner anderen Form zu neutralisieren. Genau. Das ist natürlich eine andere Sache, ne? Aber ich glaube nicht, dass dieser Putsch irgendwie in irgendeiner Form initiiert wurde von Erdogan. Das ist eher Richtung Verschwörungstheorien ja, zu verbannen. Genau. Ja, hören wir nochmal Musik und nach der Musik versuchen wir hier mal das Ganze in irgendeiner Form zusammenzufassen. Und dann war es das auch heute mit der Sendung Heimatlos, die etwas spontan stattgefunden hat. Wir hatten ja berichtet, dass derzeit in der Türkei oder heute die AKP ganz stark ihre Kräfte mobilisieren. Es gibt zahlreiche Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen bezüglich der Regierung, der AKP-Regierung. Wir wollen hier mal vielleicht auch ein bisschen ausarbeiten, was der Unterschied zum Militärputsch in der Türkei 1980 war. Dieser versuchte Militärputsch ist keineswegs vergleichbar mit dem Militärputsch von 1980. Bei dem heutigen Militärputsch oder gestrigen versuchten Militärputsch, der jetzt gescheitert ist, kann man sagen, dass es hier innere Rivalitäten innerhalb der türkischen, ja, Staatsführung des Militärs, vor allem des Militärs, gab und dass da eine kleine Gruppe von ehemaligen Generälen versucht hat, die Macht an sich zu reißen. Die AKP-Regierung macht hier für den Erzrivalen Gülen verantwortlich. Und warum sich dieser versuchte Militärputsch nicht vergleichen lässt mit dem Militärputsch von 1980, werden wir mal versuchen, hier herauszuarbeiten. In der Türkei fand ein Militärputsch 1980 statt. Das war der dritte Militärputsch in der türkischen Geschichte. Und dieser Militärputsch wurde von der Leitung des Generalstabschefs Kenan Evren durchgeführt. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu dem versuchten Militärputsch von heute oder gestern. Im Gegensatz dazu wurde ja der Generalstabschef, der heutige, von den Putschisten festgenommen. 1980 war es der Generalstabschef Kenan Evren selbst, der diesen Putsch durchgeführt hat. Der Unterschied auch zu den 80er Jahren und zu heute ist, dass in den 70er Jahren die Türkei keine politische Stabilität hatte. Also trotz sehr viel Opposition gegen Erdogan kann man trotzdem sagen, dass die Türkei relativ stabil ja, existiert, zumindest stabil für die politischen herrschenden Klassen, eine relativ stabile Ordnung besteht. Es gibt eine große Mehrheit für die AKP. In den 70er Jahren war es anders. Diese politische Stabilität, die dort gefehlt hat, war vor allem darauf zurückzuführen, dass es eben viele wirtschaftliche und soziale Unruhen gab. Es gab sehr viele Streiks und es gab auch große Auseinandersetzungen zwischen linken revolutionären Gruppen und den MHP-Faschisten. Die linke Bewegung war in den 70ern, 80ern, also die radikale linke Bewegung in der Türkei war sehr stark, was das Personelle betrifft. Also es gab im Vergleich zu heute starke Gewerkschaften, starke linke Gruppen, die ideologisch zwar relativ schwach waren, aber viele Menschen doch um sich scharen konnten. Und es gab zum Beispiel die Organisation Devrimci Yol, was so viel bedeutet wie revolutionäre Weg. Es gab viele Gewerkschaften, die auch einen revolutionären Anspruch hatten. Und in diesen Jahren gab es mehr als 5000 politische Morde. Genau. Kenan Evren hat dann auch eine Erklärung damals 1980 verlesen. Und er sagt Folgendes: Die Vaterlandsverräter, die die demokratische Ordnung und Einheit des Vaterlands zerstören wollen, man sieht, auch die blutigsten Generäle berufen sich auf demokratische Ordnung. Ich zitiere weiter, also die Vaterlandsverräter, die die demokratische Ordnung und Einheit des Vaterlandes zerstören wollen, werden ihre verdiente Strafe erhalten. Ähnlich wie die, die es zuvor in unserer Geschichte gewagt haben, den Kopf zu erheben. Damit sind wohl die kurdischen Aufstände gemeint, werden sie unter der vernichtenden Faust der türkischen Streitkräfte zerquetscht werden und in den Sünden des vergossenen brüderlichen Blutes ertrinken. Die erhabene türkische Nation wird bis in alle Ewigkeit noch viele Feiertage froh und glücklich feiern unter der Sicherheit, die türkischen Streitkräfte, die ihrem Schoß entsprungen sind, geschaffen haben. So, das war die Erklärung in den 80er Jahren von Kenan Evren. Kenan Evren war, wie gesagt, der Generalstabschef der Türkei und er wurde nie zumindest verurteilt. Man hat versucht, ihn vor Gericht zu stellen, aber eine Verurteilung gab es nicht. Und soweit ich mich erinnern kann, lebt er auch nicht mehr. Was ist denn passiert damals? Die Regierung wurde 1980, am 12. September 1980, des Amtes erhoben. Gewerkschaften, Vereine und Stiftungen wurden verboten. Und ihre Funktionäre wurden vor Gericht gestellt. Allein das Verfahren gegen die DISK, die Konföderation Revolutionärer Gewerkschaften heißt, hatte bei der Urteilsverkündung vor einem Militärgericht in Istanbul 1986 1477 Angeklagte. Also die DISK hatte 1477 Angeklagte in 1986. Das türkische Militär versuchte dann durch Säuberungsaktionen in den staatlichen Institutionen vor allem linke Intellektuelle ja, zu säubern. Und 30.000 Menschen sollen damals betroffen gewesen sein. Es gab eine Meldung von der Cumhuriyet am 12. September 1990, also 10 Jahre nach dem Militärputsch, wonach es 650.000 politische Festnahmen, 7.000 beantragten, 571 verhängten und 50 vollstreckten Todesstrafen, genau, also davon spricht die Cumhuriyet. 650.000 politische Festnahmen, 7.000 Todesstrafen wurden beantragt, 571 wurden verhängt und 50 vollstreckt. Auch Minderjährige wurden aufgehängt. Einer dieser Opfer ist der damals, ich glaube, 16-jährige oder 17-jährige Erdal Eren, der ein politisierter linker Jugendlicher war, der heute jetzt bei den Linken auch immer noch verehrt wird. Bemerkenswert in dem Zusammenhang und ein Unterschied zu dem Putschversuch von gestern und heute ist, dass die NATO und die USA und die Bundesrepublik entweder ja eigentlich unterstützt haben, was heißt eigentlich, sie haben diesen Militärputsch unterstützt. Das kann man von dem Militärputsch heute nicht sagen. Anders in Ägypten, da war ja der Militärputsch, der jetzt vor, ich weiß nicht, ein paar Jahren oder einem Jahr stattgefunden hat unter dem General Sisi, wurde ja dieser Militärputsch auch von den USA und anderen westlichen Ländern unterstützt. Deswegen ist ja auch Sisi noch an der Macht. Und das war damals 1980 eben auch so, dass vor allem durch umfangreiche Militär- und Wirtschaftshilfe dieser Putsch in 1980 unterstützt wurden. Auch die OECD-Länder haben der Türkei 4 Milliarden Dollar an Wirtschaftshilfe gegeben. Ja, auch umfangreiche Militärhilfen wurden an die Türkei geleistet von der NATO, wo Deutschland ja auch bekanntermaßen Mitglied ist. 1982 wurde dann auch der Putschist Kenan Evren zum Staatspräsident ernannt. Es gab dann auch Pseudowahlen danach. Und da waren eben nur ausgewählte Parteien zugelassen. Es wurden Gesetze nach dem Putsch verschärft. Und die Bilanz des Putsches ist, dass eben das Parlament aufgelöst wurde, alle politischen Parteien wurden verboten, das Vermögen dieser politischen Parteien wurden beschlagnahmt und sage und schreibe 650.000 Personen wurden festgenommen, 1.600.000 Personen wurden polizeilich registriert, in 210.000 Prozessen wurden 230.000 Personen vor Gericht gestellt und wie bereits erwähnt, 7.000 Todesstrafen gefordert, letztendlich dann 50 tatsächlich durch Erhängen vollstreckt. Also da gibt es noch eine Fülle an anderen Zahlen, beispielsweise 71.000 Personen wurden wegen Meinungsdelikten vor Gericht gestellt. Und Reisepässe wurden verweigert für fast 400.000 Personen. 14.000 Personen wurden ausgebürgert. 30.000 Personen sind auch in den 80er Jahren bis in die 90er Jahren ins Ausland geflohen. Viele sind natürlich auch ins Exil nach Deutschland gegangen. Und viele linke Organisationen haben sich dann auch in Deutschland organisiert. Zum Teil gibt es diese Organisation heute noch. 937 Filme wurden verboten. 171 Personen starben unter Folter. Ich glaube, das waren wesentlich mehr. Und 23.000 Vereine wurden geschlossen. Zahlreiche Lehrer und Lehrerinnen wurden entlassen, Universitätsdozenten und Richter wurden entlassen und so weiter und so fort. Ja, das sind die Dimensionen des Militärputsches von 1980. Nicht vergleichbar mit dem Putschversuch von heute. Der eine große Unterschied ist eben, dass nur jetzt ein kleiner Teil des türkischen Militärs an diesem Putsch beteiligt war. In 1980 war es eben der Führer des türkischen Militärs, der General Kenan Evren, der selbst diesen Putsch initiiert hat und große Teile des Militärs oder eigentlich das ganze Militär hat diesen Putsch von 1980 unterstützt. Dieser Putsch von 1980 hatte auch große Bedeutung für die, also was heißt große, es hatte auf jeden Fall eine Bedeutung für die BRD. Es gab eine große Einwanderungswelle, viele Menschen, etwa 60.000, viele davon Kurden, sind dann nach Deutschland geflohen. Genau. Ja, zu dem Putsch lässt sich noch vielleicht was sagen, also zu dem gestrigen versuchten Putsch. Also es gibt auch nochmal einen Fall aus der Geschichte. Erdogans großes Vorbild ist Adnan Menderes. Und Menderes war der Sohn eines Großgrundbesitzers. Und er war in der Partei Freie Republikanische Partei organisiert. Das kann als Vorläufer der heutigen AKP gezählt werden und hat dann die Wahlen tatsächlich gewonnen, so ähnlich also wie die AKP. Also auch unter ihm war eben auch die Minderheitspolitik eine ähnliche. Und die wurden also auch unterdrückt. Letztendlich war Adnan Menderes auch verantwortlich für das Pogrom von Istanbul von 1955. Es gab ein großes Pogrom 1955 in Istanbul. Dabei wurden griechisch-christliche Menschen angegriffen. Es wurde vorher die Falschmeldung verbreitet, das Haus von Atatürk in Griechenland wäre in die Luft gesprengt worden. Es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass das eine Falschmeldung von der Regierung war. Viele Menschen wurden dann Opfer, vor allem Griechen, in Istanbul von lynchartigen Übergriffen. Auch in Syrien kam es dann, in Zypern kam es dann auch zu Ausschreitung gegen griechische Minderheiten im Norden von Zypern. Genau, daraufhin hat dann, also nicht direkt daraufhin, sondern 1960 gab es dann einen Militärputsch, 20 Jahre vor dem Militärputsch von 1980, 1960 gab es dann einen Militärputsch und letztes Endes wurde dann Adnan Menderes, der eben gewählt war, zum Tode verurteilt und zahlreiche seiner Unterstützer wurden auch zum Tode verurteilt, aber die wurden dann nicht erhängt, sondern nur Adnan Menderes wurde dann erhängt. Und das ist so ein Schreckensgespenst von Erdogan, da ja er sozusagen den Menderes verehrt und aufgrund dessen, dass dieser eben in einem Militärputsch dann zum Tode verurteilt wurde, ist natürlich eine große Angst, die Erdogan hat. Aber dieser Militärputsch, der jetzt gescheitert ist, ist auf jeden Fall nicht mit den Militärputschen der von 1980 oder von 1960 vergleichbar. Das türkische Militär steht geschlossen hinter Erdogan. So ist die aktuelle Situation. Geschlossen natürlich mit Einschränkung der Putschisten, die jetzt gescheitert sind. Und Erdogan wird aus diesem gescheiterten Putsch großes Kapital schlagen. Das sieht man jetzt auch. Er wird noch grausamer gegen die Befreiungsbewegung der Kurden vorgehen. Er wird noch mehr Leute, Gefolgsleute im Staatsapparat installieren und jegliche Form von Opposition, so gut er kann, eben unterdrücken. Das werden wohl die kurz- und mittelfristigen Folgen dieses versuchten Militärputsches sein. So, wir haben heute versucht, die Ereignisse der letzten 2 Tage, ja, oder der letzten 24 Stunden einigermaßen zusammenzufassen, chronologisch zu ordnen und ein bisschen zu thematisieren. Die ganze Geschichte ist natürlich gerade sehr frisch und wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Ja, dann danke ich allen Zuhörern und wir spielen noch zum Ende der Sendung mehrere Stücke von Bandista, einer Gruppe aus Istanbul, die sehr schöne revolutionäre Stücke und demokratische Stücke hat, und sagen dann schönes Wochenende.